Rassismus heute. Heute wurde in Ungarn ein rassistischer Schauprozess vorläufig abgeschlossen, der im Rahmen der Illegalisierungsstrategie von Migration seitens der ungarischen Regierung als ein weiterer Schritt der Faschisierung dieses Mitgliedstaates der EU zu beurteilen ist. Das ist das Heute dieses Tages. Eine Verurteilung zu 10 Jahren Haft, ein Exempel, das statuiert wurde, aber ebenso. Und auf diesem Wege erreicht mich auch überhaupt nur diese Nachricht, die Proteste in und vor dem Gericht und die zu erwartenden Aktionen in den nächsten Tagen. Wer heute in einem eher konjunkturellen Sinne gemeint den Rassismus untersuchen und bekämpfen möchte, der stößt zunächst auf einen offiziellen Diskurs, der durch seine Verharmlosung, ja sogar durch Verleugnung des Rassismus gekennzeichnet ist. In Distanz zu diesem offiziellen Diskurs der konservativen Hegemonie lassen es sich jedoch zahlreiche Initiativen auf der zivilgesellschaftlichen oder auf der sogenannten zivilgesellschaftlichen Ebene nicht nehmen, von Rassismus zu sprechen, wo es um offenkundige Diskriminierungen, um gewalttätige Übergriffe, um brennende Flüchtlingsunterkünfte, aber auch um administrative und repressive Maßnahmen im Zusammenhang der Abschiebepolitik geht, wie heute in Ungarn. Spätestens zu Beginn der 1990er Jahre mit Pogromstimmungen gegen Asylbewerberheime. Neulich war ja hier auch eine Gedenkveranstaltung wegen 1991 Hoyerswerda, Rostock und Mannheim 1992, mit den Brandanschlägen in Mölln 1992 und Solingen 1993, sowie mit der Einschränkung des Asylrechts durch die entsprechende Grundgesetzänderung 1993, hat auch in Deutschland, wie in anderen Ländern, etwa in Frankreich und Großbritannien, der Begriff Rassismus auf diesen Wegen erneut Eingang in die Auseinandersetzung um die Worte, in die politische Sprache gefunden. Heute sind wir mit beispielsweise den Pogromstimmungen in Bautzen, mit den unzähligen Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte in den letzten Jahren und der damit einhergehenden legalistischen Seite des Faschisierungsprozesses, dem Wachsen der AfD, konfrontiert. Es wäre deshalb angebracht, die damals entstandenen theoretischen wie praktischen Ansätze zur Kritik wieder aufzunehmen. Für die Theorie, für die Herausbildung einer kritischen Rassismustheorie im deutschsprachigen Raum sind hier vor allem die Beiträge von Alex Dimirovic, Jürgen Link, Nora Rätsel, der mittlerweile zersplitterten Gruppe Kanak Attack und von Jost Müller zu nennen. Im kommenden Frühjahr erscheint, darauf sei bei dieser Gelegenheit verwiesen, auch nach Jahren wieder ein Band von Jost Müller mit dem Titel Ideologische Formen, Texte zu Ideologietheorie, Rassismus, Kultur. Ich erwähne das aus diesem Grund, weil sich darin neben einem langen allgemeinen ideologietheoretischen Text auch ein von uns gemeinsam verfasster Beitrag zum Rassismus findet, auf dem auch Teile dieses Vortrages, den ich jetzt halten werde, basieren. Gerade vor dem Hintergrund der genannten Ereignisse in den 1990er Jahren wurde damals schnell deutlich, dass Rassismus nicht einfach das ist, was der deutsche Faschismus Mitte der 1930er Jahre, etwa mittels der Nürnberger Gesetze und ihrer Durchführungsbestimmungen, bis hin zur NS-Vernichtungspolitik exekutierte, sondern dass er als alltäglicher und als struktureller Rassismus auch in der gegenwärtigen Gesellschaft eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielt. Zudem hat sich in den vergangenen 25 Jahren ein Wissen über das Phänomen etabliert, demzufolge Rassismus nicht länger als eine festgelegte Form von Diskriminierung und Ausgrenzung betrachtet werden kann. Rassismus weist dagegen unterschiedliche historische wie auch gegenwärtige Formen auf, die nicht in einen Topf geworfen werden können. Einerseits sind beispielsweise der NS-Rassismus der antisemitischen Volksgemeinschaft und der Rassismus der weißen Suprematie in den USA in ihrer Entstehung und Ausbreitung zu unterscheiden und dann diese beide wiederum von dem Rassismus der Apartheid in Südafrika. Andererseits können nur so, wenn man den Unterschied betont, die Unterschiede versucht zu analysieren, die die spezifische Konjunktur des Rassismus ausmachen, die verschiedenen ökonomischen Bedingungen, politischen Strategien und ideologischen Elemente, die zur Ausbreitung des Rassismus führen, überhaupt in den Blick genommen werden. Doch auch wenn dieses Wissen sich in den letzten Jahrzehnten verbreitert hat, ist der öffentliche Diskurs weiterhin durch Unklarheiten darüber gekennzeichnet, was der Begriff Rassismus in der gegenwärtigen Gesellschaft auszusagen vermag. Die Verwirrung ist vor allem da deutlich, ich denke, das kennen wir auch hier, wo von Rassismus und zugleich von Fremdenfeindlichkeit die Rede ist. Beide Konzeptionen passen in keinster Weise zusammen. Fremdenfeindlichkeit soll eine individuelle oder kollektive Reaktionsweise bezeichnen, die sich aus der Angst vor den Fremden, Xenophobie oder vor anderen als Heterophobie speist. Sie setzt also die reale Anwesenheit dieser vermeintlich Fremden oder anderen in der bestehenden Gesellschaft voraus. Die bestehende Gesellschaft dagegen wird als weitgehend homogen gedacht. Und aus diesen Voraussetzungen bezieht das Konzept seine Erklärung oder die Erklärung dafür, dass sich die Einheimischen, die gegenüber den Fremden oder eigenen als das, oder anderen als das eigene oder auch als das Wir, das Selbst deklariert sind, in einer Abwehrhaltung befinden und schließlich zum Angriff auf die von ihnen getrennten Fremden übergehen. Was dabei passiert ist, dass die als fremd und andersartig Diskriminierten, wie etwa auch bei dem Begriff der Ausländerfeindlichkeit, zum Erklärungsmuster ihrer Diskriminierung degradiert werden. Jede Sündenbocktheorie basiert auf diesem Erklärungsmuster. Das heißt, alle Momente gesellschaftlicher Desintegration, etwa politische und ökonomische Krisen, lassen sich so auf die reale Anwesenheit dieser sogenannten Fremden projizieren, wo das Konzept der Fremdenfeindlichkeit nicht, wie wir es im herrschenden Diskurs häufig beobachten können, wenn immer von den Ängsten der Leute gesprochen wird, nicht selbst entlastende Funktion für die bestehende Gesellschaft hat, dann vertraut man kritisch gemeint auf einen sozial- oder individualpsychologischen Mechanismus, wonach die Angst vor den Fremden dann verschwinde, wenn das Fremde durch Anerkennung in Eigenes umgewandelt werde. Jene Theorien, die ich gerade angesprochen habe, die als kritische Rassismustheorie sich entlang der antirassistischen und antinationalen Kämpfe seit den 1990er Jahren auch in Deutschland gebildet haben, gehen demgegenüber von etwas anderem aus. Sie gehen davon aus, dass die Trennung von Eigenem und Fremdem, die Spaltung eines Selbst von den anderen, eine ideologische Konstruktion darstellt, die Ethnien und Rassen überhaupt erst produziert. Rassen oder Ethnien und auch Kulturen sind also keine vorgegebenen biologischen oder kulturellen Einheiten. Sie sind keine Entitäten. Sie werden vielmehr in einer semiologischen Bündelung von körperlichen, habituellen, religiösen, phantasmatischen und auch sozialen Merkmalen geschaffen und immer wieder neu zusammengesetzt. Das ermöglicht die zahlreichen rassistischen Artikulationen und die unterschiedlichen Rassismen. Also worauf es in diesen Theorien ankommt, ist, dass das Wort Rasse oder Ethnie und auch Kultur einen Komplex von Bedeutungen herstellt und verknüpft, nachdem soziale Gruppen innerhalb der Gesellschaft wie auch weltweit getrennt werden können. Die dieser Trennung zugrunde liegende Differenz ist eine produzierte, eine hergestellte, keine vorgefundene. Es gibt also nicht Eigenes und Fremdes, sondern die als solche erlebte Differenz wird in Form von fiktiven Prozessen hergestellt. Hier kommt dann auch an diesem Punkt ein theoretisches Konzept, das Rassismus als falsches Bewusstsein darstellen will, an seine Grenzen. Sicherlich, der Rassist verkennt die gesellschaftliche Realität, indem er sie in körperliche und kulturelle Stigmata geschieden darstellt. Zweifellos, der Rassist trennt und entfernt die gesellschaftlich existierenden Gruppen voneinander, um sie zu kontrollieren. Rasse als eine ideologische Konstruktion ist selbst Ausdruck einer herrschaftlich hierarchisierten und durch soziale Kontrolle gekennzeichneten Gesellschaft. Aber diese Konstruktion ist mehr als eine falsche Bewusstseinsform. Sie vollzieht sich in Praktiken und Ritualen des Zusammenlebens. Ich komme darauf später auch nochmal zurück. Sie wäre eher schon als falsche Lebensform, wenn man so will, abzulehnen. Die ideologische Konstruktion dient dazu, innerhalb der Gesellschaftsordnung fiktive Grenzziehungen zwischen Individuen oder Gruppen von Individuen vorzunehmen, ohne dass deren reale Präsenz tatsächlich vonnöten wäre. monströse Bilder von den Fremden, abstruse Definitionen von Kulturkreisen, religiöse Heils- und Leidensvorstellungen reichen vollkommen hin, Prozesse der Ethnisierung in Gang zu setzen, die rassistische Diskriminierung legitimieren. Schon 1915 hat Friedrich Herz, das ist ein Soziologe, in seinem Buch Rasse und Kultur festgestellt, dass der Begriff Rasse eine künstliche Einteilung bedeute und etwas sei es eben nicht der Natur, die keine scharfen Grenzen kenne, sondern der Ausbeuterlogik entspreche. Gerade wenn Prozesse der Ethnisierung mit den ökonomischen Bedingungen der Ausbeutung und so lässt sich hinzufügen mit den Strategien politischer Herrschaftsausübung, das ist im Einzelnen historisch heißen kann, werde ich auch gleich versuchen zu beschreiben, wenn die damit verknüpft werden, dann erhält der Rassismus seine soziale Wirkungsmacht. Also die ideologische Konstruktion der Rassen an sich oder der Ethnien selbst besitzt kein vereinheitlichendes gesellschaftliches Zentrum. Aber verknüpft mit politischer Herrschaftsausübung, mit ökonomischer Ausbeutung, kann er zu einer mächtigen Angelegenheit in der Gesellschaft werden, zu einem, wenn man so will, zu einem ganzen Konglomerat an Rassismus, einer rassistischen Vergesellschaftung. Damit ist allerdings nicht behauptet, dass der Rassismus sich einfach aus den kapitalistischen Produktionsverhältnissen ableiten lasse. Es geht vielmehr darum, die Momente der Vermittlung der Rassismen als eigenständige, sich historisch auch entwickelnde Artikulationen mit den herrschenden Modi der Vergesellschaftung zu markieren. Also kein Mensch erlebt sich einfach so als Rasse oder Ethnie. Die Wirkung solcher Fiktionen lässt sich nur im Rahmen einer Analyse der Praxisformen begreifen, in denen diese Verknüpfungen von Imaginärem und vermeintlich Empirischem erst hergestellt werden. Ich werde jetzt eine aus diesem, oder die ich für die wichtigste halte, aus diesen Grundlagen einer kritischen Rassismustheorie herausgreifen und daran versuchen, dann den Rassismus heute zu denken. Und zwar werde ich mich da hauptsächlich auf Balibar, Etienne Balibar beziehen. Der ist einer der zentralen TheoretikerInnen für die Herausbildung einer kritischen Rassismustheorie in Frankreich. Und er geht davon aus, dass die Identifikation der Subjekte mit der Nation, mit der Nationform, der Nexus ist, der diese rassistische Artikulation von Differenz, diese Produktion von Differenz überhaupt erst ermögliche. Nach Balibar sind die Durchsetzung einer allgemeinen Schulpflicht und die Herausbildung der Kleinfamilie in ihrer ökonomischen Funktion der Reproduktion der Arbeitskraft einer fiktiven Gemeinschaftsbildung untergeordnet. Er nennt das fiktive Ethnizität und meint damit die Identifikation über eine sprachliche und eine rassische Gemeinschaft. In der Schule der Nation und der nationalisierten Familie werde diese hergestellt und erscheine als ewig, da sie sich aus den Mythen einer ursprünglichen einheitlichen Sprache, dem Mythos der deutschen oder französischen Muttersprache und einer urgemeinschaftlichen Herkunft speise. Diese Imaginationen der Muttersprache und der symbolischen Verwandtschaft bildeten über die ideologischen Praktiken und Rituale in Schule und Familie eine eigene Subjektivität heraus, die man als nationale Subjektivität bezeichnen könnte. Also nehmen wir mal die Familie, das würde so, man könnte es sehr schematisch so sagen, dass die Individuen erkennen sich als so, als Bestandteil einer Familie wieder und vollziehen zahlreiche familiäre Rituale und Praktiken, wodurch sie die Familie anerkennen, als Apparat. Die Familie fungiert aber gleichzeitig als Artikulation einer sprachlichen und rassischen Gemeinschaft, die implizit in der Bevölkerungspolitik vorhanden ist. Und für die nationale Bedeutung der Familie und der Schule sei es genau diese Bedeutung, ihre unmittelbare Bedeutung für die Produktion der Ethnizität, die darin zum Ausdruck komme, dass Schule und Familie jene Institutionen seien, die sich die gesamte Zeit der Heranbildung der Menschen unter sich aufteilen. Um das jetzt etwas genauer zu machen, werde ich jetzt relativ frei, das ist auch sehr zerstreut bei Balibar, mehrere miteinander zusammenhängende Thesen formulieren, mit denen man nationalistische und rassistische Gemeinschaftsbildung erklären könnte. Diese Thesen beziehen sich allgemein auf das, was man gemeinhin Identität nennt. Zuerst wäre da festzuhalten, jede Identität ist transindividuell. Das heißt, nicht einfach kollektiv, noch bloß individuell. Die Individualität, das, was als Subjekt, als Selbst gelebt wird, ist durch ein System sozialer Beziehungen konstruiert. Aber genauso ist jedes Kollektiv, alles, was als Wir gelebt wird, jede Gemeinschaft, eine Bindung zwischen individuellen Vorstellungen. Also es gibt das Selbst nicht ohne die Konstruktionen der Gemeinschaft, aber das Wir ist nur, nur existent als Vorstellung der Einzelnen. Daran schließt sich die zweite These an, wenn man so will, und zwar, dass Identität meint Prozesse der Identifikation, also nichts für alle Zeiten Gegebenes. Identifikation meint dabei die psychoanalytische Verwendung des Begriffs, eine beim Subjekt durch die Aufnahme eines Bildes ausgelöste Verwandlung. Das heißt, man müsste noch weitergehen, man müsste eigentlich sagen, solche Identifikationen werden als subjektkonstituierend angesehen. Das heißt, durch sie entsteht überhaupt erst etwas, das man Handlungsträger nennen könnte. Man erkennt sich wieder und damit entsteht dieses Sich, das sich da wiedererkennt, erst ein Ich. Lacan spricht da von der, in dieser berühmten These vom Spiegelstadium, von der Aufnahme des Spiegelbildes durch den Säugling, in der das Ich auf einer fiktiven Linie situiert werde. Damit ist das Moment der Verkennung in der Identifikation benannt. Das Bild, also das Spiegelbild, aber wir werden gleich sehen, auch noch vor allem andere Bilder, und das Reale sind nicht identisch. Das Bild verzerrt, moduliert und unterschlägt. Daraus kann man als Drittes sagen, Identifikation, wenn sie Prozesse sind, wenn es immer Prozesse sind, das sind ungleiche Prozesse mit riskanten Konstrukten, die nach symbolischen Garantien verlangen. Aus der zweiten These, dass es Prozesse der Identifikation sind, ergibt sich ja schon, dass Identifikation immer eine ist mit etwas anderem. Also das aufzunehmende Bild des anderen, es gibt da kein Ich, was sozusagen als Selbst schon vorausgesetzt wäre. Und das aufzunehmende Bild des anderen ist aber jetzt, mit Balibar gesprochen, institutionell verankert. Also es hat die Existenz von Institutionen zur Voraussetzung. Denn von den Institutionen hängt die Möglichkeit ab, die Zugehörigkeit zu bezeichnen, selbst und andere zu scheiden. Balibar betont hierbei, dass es sich bei weitem nicht nur um die herrschenden Institutionen in einem Staat handeln muss, sondern auch um oppositionelle und systemfeindliche. Nicht nur deshalb gilt auch, jede Identität ist ambivalent. Die verschiedenen Prozesse der Identifikation widersprechen und durchkreuzen sich in Bezug auf ein und dasselbe Subjekt. In den Worten Freuds, jeder Einzelne ist ein Bestandteil von vielen Massen, durch Identifizierung vielseitig gebunden. Viertens, Prozesse der Identifikation finden statt in Form von Praktiken und Ritualen, die von den Institutionen geregelt werden. In diesen Praktiken und Ritualen findet immer wieder das Elementare sich wiedererkennen und dabei verkennen statt. Das sind Akte, die ihre Wirkung einerseits durch mimetische Prozesse der Ähnlichkeit erlangen, sowie durch damit unauflösbar verbunden sprachliche Formen der Anrufung. Also die Produktion imaginärer Ähnlichkeit durch kodifizierte Gesten und Verhaltensweisen, einer symbolischen Verwandtschaft, die Bilder des Selbst und monströse Konstruktionen des anderen umfassen, aber ebenso die Produktion einer Sprachgemeinschaft durch die Sprache. Und hier sind wir dann natürlich auch, wenn wir bei diesen beiden Punkten sind, bei der fiktiven Ethnizität. Die fiktive Ethnizität, das wäre sozusagen die fünfte These, ist ideologische Infrastruktur der Ausbildung von Identität in einer Gesellschaft. Die Produktion einer Sprachgemeinschaft und einer symbolischen Verwandtschaft ist so grundlegend als Form der Wir-Anrufung, dass sie alle Formen religiöser, geschlechtlicher Identifikationsprozesse mit einzubeziehen und unter diesem Homo Nationalis der nationalen Subjektivität zu transformieren vermag oder und auch historisch vermochte. Sie erzeugt eine primäre Ideologisierung innerhalb der Praxisformen, die für jedes Individuum tagtäglich dessen Abhängigkeit im Verhältnis zu anderen Individuen und zu den materiellen Existenzbedingungen begründen. Die fiktive Ethnizität ist die Grundlage rassistischer Artikulationen, denn durch sie werden die Bilder des Selbst und der anderen ermöglicht. Diese Produktion der Ethnizität ist jener Sachverhalt in der nationalen Identifikation, der die rassistischen Artikulationen evident erscheinen lässt. So basiert der Rassismus auf dem symbolischen Kern einer Verwandtschaft, die in Form eines Schemas der Genealogie in jeder nationalen Ideologie ausgearbeitet in Familie und Schule vorliegt. Um das jetzt nochmal zusammenzufassen, diesen theoretischen Teil, wenn man so will, oder diesen vielleicht abstraktesten Teil auch irgendwo, kann man sagen, dass in den Praxisformen der Institutionen das, was als selbst gelebt wird, erst fiktiv hergestellt wird. Hier entstehen die fiktiven Linien, auf denen sich das verdichtet, was scheinbar ganz natürlich das Wir und das Selbst zu sein scheint. Und in diese Prozesse der Identifikation sind grundlegend ethnische Zuschreibungen über Sprache und Verwandtschaft eingeschrieben. Hier werden also die fiktiven Grenzen festgelegt. Hier wird die Grundlage der rassistischen Artikulation von Differenz produziert, indem eine fiktive Ethnizität hergestellt wird. Es gibt eine Vielzahl natürlich von Institutionen, die solche Identifikationsprozesse in ihren Praktiken erzwingen. Und als erstes schon die genannten Familie und Schule, dann aber auch die Medien, kulturelle Organisationen, der Sport und nicht zuletzt die Justiz und die Polizei. Wenn diese Institutionen allerdings ethnisiert sind, dann kann der Rassismus seine eigene Logik der sozialen Kontrolle entfalten, die Praktiken der Diskriminierung und Segregation, der Entrechtung und Enteignung, deren Schlusspunkt der völlige soziale Ausschluss darstellt. Rassistische Unterdrückung durchsetzt die moderne Gesellschaft mit diesen Praktiken sozialer Kontrolle. Sie muss, um frühzeitig als solche erkannt zu werden, keineswegs zur vollen Entfaltung kommen. So. Gerade mal bis dahin kurz. Nach dieser allgemeinen Einleitung jetzt zur Frage des Rassismus, die ich, wie ich denke, in einem doch größeren Differenz steht zu einigen, was wir hier gehört haben, im Rahmen dieser Ringvorlesung, oder nach dieser allgemeinen Einleitung müsste man jetzt eigentlich sagen, verschiedener Strukturmerkmale der Rassismen, kann nun die aktuelle Konjunktur des Rassismus in Deutschland und den Varianten in ganz Europa in den Blick genommen werden. Dies werde ich tun, indem ich aufgrund des Phänomens eines erstarkten europäischen Bodens der Verachtung gegenüber nach Europa kommenden die Frage danach aufwerfe, ob es einen europäischen Rassismus gibt. Was ist europäischer Rassismus? An sich ist diese Frage natürlich schon uneindeutig, weil sie kann ja bedeuten, gibt es Rassismus in Europa? Dann wäre sie auf jeden Fall mit Ja zu beantworten. Aber sie kann auch bedeuten, gibt es einen Rassismus, der europäisch ist? Dann ist die Frage bereits schwieriger zu beantworten. Wird Rassismus in den gerade auch vorgestellten Ansätzen kritischer Rassismustheorie, wie sie seit Ende der 1980er Jahre entstanden sind, doch vornehmlich als Bestandteil oder innere Ergänzung der Gemeinschaftseffekte des Nationalstaats theoretisiert? Mit dem gerade kurz vorgestellten Konzept der fiktiven Ethnizität und der meinen Ausführungen dazu den Identifikationsprozessen ließe sich ja zunächst erklären, inwiefern Rassismus und Nationalismus miteinander korrelieren, insofern die Bildung einer fiktiven Ethnizität den rassistischen Kern der Nationform ausmacht und ebenso, dass aus dieser ideologischen Infrastruktur die rassistischen Artikulationen ihre Evidenz erhalten, was dann als Hinausschießen über den rassistischen Kern der Nationform verstanden werden könnte. So ließe sich Rassismus als Ideologie ohne vergesellschaftendes Zentrum ausweisen und beschreiben, warum er immer als Phantom auftritt. Also, dass wann immer Rasse oder Ethnie oder auch Kultur angesprochen wird, dass sich auf ganz spezifische Vorgänge in diesen Institutionen bezieht, auf Aussagen oder Rituale, die keineswegs selbst rassistisch erscheinen müssen. Es wäre nun aber angesichts der heutigen rassistischen Mobilisierungen in ganz Europa zu untersuchen, ob dieser konsensuell gedeckte Rassismus, der sich bis ins Alltagsleben hinein verfolgen lässt, heute vornehmlich als Phantom Europas oder des Europäischen artikuliert wird. Also, ob man von einer Ablösung des nationalen Rassismus ernsthaft sprechen kann. Gibt es eine fiktive europäische Gemeinschaft, die der Rassismus produziert? indem er die Europäer von den Nicht-Europäern scheidet, oder wird der Rassismus nach wie vor vornehmlich national artikuliert? Um diese Frage zu beantworten, scheint mir unabdingbar zu sein, auf die Kolonialgeschichte der europäischen Nationen einzugehen. So hat übrigens auch Balibar nochmal in seinen jüngsten Interventionen zur Lage Europas, wenn wir schon bei ihm sind, erneut darauf hingewiesen, dass die nationalen Grenzen niemals unabhängig von anderen Grenzziehungen existieren. Er macht da so ein Beispiel, das würde ich gerade mal vorlesen. Und zwar schreibt er, in der Epoche der Kolonialreiche musste, wie dies die Karten gezeigt haben, welche in unseren Schulen hingen, die Grenze eines Landes wie Frankreich immer eine doppelte Grenze sein. Denn sie musste zugleich die französische Nation umreißen und die Gesamtheit der französischen Überseebesitzungen. Und da diese doppelte Disposition sich für die anderen Kolonialreiche wiederholte, beschrieben diese Karten implizit die Grundgestalt einer großen Entgegensetzung zwischen Europa und dem Rest der Welt. Europa und dem Rest der Welt als den scheinbar natürlichen Wohnorten der dann so konstruierten Europäer und Nicht-Europäer. Der Verweis von Balibar hier auf die Schule als Ort, in dem diese Karten hingen und auch nach wie vor hängen, Le France, l'Outre-mer, habe ich noch in der Schule im Erdkunderaum oft gesehen, kommt nicht von ungefähr. Er berührt die Verbindung der symbolischen Darstellung der nationalen Grenzen in Form der Karte mit den imaginären Gemeinschaftseffekten durch sprachliche und rassistische Gemeinschaftsbildung, wie ich sie gerade anhand des schulischen, familialen, ideologischen Staatsapparates versucht habe, kurz anzureißen. So kann man zu dem Schluss gelangen, dass in die Ausarbeitung der fiktiven Ethnizitäten im Rahmen der Nationalstaaten immer eine symbolische Trennung von europäischem und nicht-europäischem eingeschrieben war, insofern die Nationalstaaten Kolonialreiche waren oder koloniale Ansprüche geltend machten. Theodore W. Allen hat in seinem Buch mit dem Titel Die Erfindung der weißen Rasse die Entstehung rassistischer Unterdrückung als Modus sozialer Kontrolle innerhalb des Kolonialsystems beschrieben. Rassismus wird von Allen weder als immer schon gegebenes psychokulturelles Faktum des Menschen oder so begriffen, noch aber als einfacher Effekt der Sklaverei nach einem ökonomistischen Modell expressiver Kausalität, sondern stattdessen erlaubt ihm seine Untersuchung der Etablierung rassistischer Unterdrückung in den englischen Kolonien des nordamerikanischen Festlands, den Rassismus als System sozialer Kontrolle, also unabhängig von allen stigmatisierenden Zuschreibungen und ökonomistischen Verkürzungen, zu beschreiben. Soziale Kontrolle heißt, dass die Erfindung von Rassen zwar der Herrschaftssicherung diente, ohne dass diese historischen Prozesse der Rassifizierung in diesem instrumentellen Charakter aufgingen. Sie etablieren vielmehr ein gesondertes Unterdrückungssystem, dessen Genese Allen nachzeichnet, das zwar an die Herrschaftssicherung geknüpft ist, also eine Einheit zwischen Teilen der Unterdrückten und Unterdrückern herstellen sollte, um weitere Aufstände und Rebellionen zu verhindern in der kolonialen Sklaverei, aber einmal etabliert als Rassismus eine eigene Logik entfaltete, die sich nicht einfach mehr bewusst als Herrschaftsinstrument benutzen ließ. Und das ist jetzt vielleicht der interessante Punkt für das, was ich gerade angesprochen habe, für dieses Europäische und Nicht-Europäische, darauf, wo ich hinaus will. Allen macht gleichzeitig nämlich noch etwas. Anhand der Kolonisierung Irlands, wo sich rassistische Unterdrückung ohne Bezug auf die Fiktion einer bestimmten Hautfarbe beobachten lässt und die Allen als Spiegel für die Prozesse in Amerika verwendet, daran lässt sich zeigen, dass der koloniale Rassismus nicht nur und nicht notwendigerweise auf die Teilung von Europäern und Nicht-Europäern rekurrieren musste, sondern gleichzeitig an einem anderen historischen Ort eine andere Konjunktur des Rassismus auch national zwischen England und Irland auftreten konnte. Allen weist auf die irischen MigrantInnen hin, die jetzt aber, und das ist jetzt vielleicht der interessante Punkt, unabhängig davon, wie arm, katholisch und rassistisch unterdrückt sie in Irland waren, sobald sie auswanderten nach Angloamerika, genau wie die anderen Anglo- und Euroamerikaner, zu erklärten Angehörigen der weißen Rasse, dieser erfundenen weißen Rasse, wurden, die mit entsprechenden Privilegien, Rechten und Freiheiten ausgestattet waren. Diese Veränderung der Lage für die irischen Migrantinnen zeigt auf, dass die Erfindung der weißen Rasse für die Kolonien außerhalb Europas durchaus mit einer Erfindung des Europäischen gleichgesetzt werden kann. Also in den Kolonien kann man vielleicht sagen, ja, die Erfindung der Rassen ist die Erfindung von einer Scheidung zwischen Europäischem und Nicht-Europäischem. Aber innerhalb Europa, und da kann es Divergenzen und interessante Konflikte dann geben, die auch, darauf werde ich noch zurückkommen, auch unsere Frage, wie wir den Rassismus bekämpfen können, glaube ich, beeinflussen, kann es auch andere Formen geben, die sich damit verbinden. Deswegen, Ähnliches wäre übrigens, ohne jetzt da wirklich hineinzugehen, für die gleichzeitige Persistenz des Antisemitismus in Europa, wie in den USA zu sagen, der nicht in einen Topf werfen kann, geworfen werden darf mit dem Rassismus, sich aber natürlich auch vergleichen lässt, aber nicht mit ihm vermengt werden sollte, da hier natürlich nochmal andere Mechanismen der Bildproduktion und Unterdrückung wirksam werden, auf die gesondert einzugehen wäre. Darauf könnte man auch am Schluss für die Frage nach dem gegenwärtigen Faschisierungsprozess natürlich gerne nochmal eingehen, bei Interesse. Aber der Punkt ist, dass man hier auch ein gesondertes System der Unterdrückung jenseits der weißen Suprematie anhand anderer, nicht minder fiktiver Kriterien vorfinden kann. Um den Faden jetzt nochmal aufzunehmen, vor dem Hintergrund von Allens Studie lässt sich die symbolische Trennung zwischen Europäern und oder Weißen und den anderen als eine ideelle Ergänzung des nationalen genealogischen Schemas verstehen, das als Produkt der rassistischen Unterdrückung innerhalb des Kolonialismus zu beurteilen ist. Also eine ganz historische Anbindung. Sie ist allerdings niemals die einzige, weshalb zwar von weißer Suprematie gesprochen werden sollte, aber nur unter dem Vorbehalt, dass der anhand der Betrachtung der Kolonisation Irlands sichtbar gewordene Rassismus ebenso wie andere Formen sozialer Kontrolle berücksichtigt werden. Andere Zuschreibungen, die zum Beispiel sich auch in dem Rassismus gegenüber nach Europa kommenden Ausdruck findet. Die symbolische Trennung von Europäern und Nicht-Europäern, um darauf zurückzukommen, lässt sich in den theoretischen Ausarbeitungen des Rassismus bei Kant, bei Hegel ganz einfach mühelos nachverfolgen und stellt als Trennung, wenn man so will, einen supranationalen Rassismus dar, bereits vor dem Zeitpunkt, als es überhaupt ein europäisches Projekt gab. Genau. Es handelt sich hierbei um eine zweite rassistische Artikulation, die in den nationalen Rassismus eingeschrieben ist und zunächst vor allem im Kolonialismus zur Geltung kam. Auch wenn die Kolonialgeschichte Deutschlands relativ kurz erscheint, sind natürlich ihre Völkermorde, die jüngst wieder, wenn man will, verharmlost worden sind, obwohl Lammert sich dafür eingesetzt hat, grausames Zeugnis auch ihrer ideologischen Wirkmächtigkeit. Die offenkundigen Ungereimtheiten in den rassistischen Artikulationen von AfD, Pegida und Identitären weisen nicht nur einmal mehr darauf hin, dass sie sich nicht einfach als Ausdruck der ökonomischen Verhältnisse verstehen lassen. Ihre Divergenz kann auch nur als Effekt eben der diskursiven Produktion rassistischer Artikulation verstanden werden. Der Verweis auf diese Artikulation von Europäischem und Nicht-Europäischem innerhalb der ideologischen Infrastruktur des Nationalstaats vermag die Vermischung nationaler und europäischer Bezüge im gegenwärtigen Rassismus der rechten Bewegungen zumindest plausibel zu machen, kann aber natürlich eine ausführliche Auseinandersetzung nicht ersetzen. Es wäre da zu untersuchen, wie die Privilegierung von Nation und Europa jeweils aussieht und sich jeweils reproduziert. So könnte die innere Konflikthaftigkeit begriffen werden, die bis heute eine wirkliche Einheitspartei der Rechten Europas glücklicherweise verhindert. Die verschiedenen Konzepte der neuen Rechten, vom völkischen Nationalismus zum europäischen Ethnopluralismus, ergeben zusammen ein bizarres Weltbild, das aber gerade darum so effektiv ist. Ein semantisches Verwirrspiel, das sowohl die nationale als auch die europäische Anrufung rassistisch besetzt hält. Und um jetzt da nochmal wirklich reinzugehen, kann man mit Hilfe eines anderen Schüler Althussers neben Balibar, der französische Philosoph Michel Pécheux, der ist eher unbekannt, hat ein Modell ausgearbeitet, mit Hilfe dessen sich die vielfältigen Artikulationen des Rassismus in ihrer Verkopplung und Verzahnung mit anderen Praxisformen bestimmen lassen. Also er macht es nicht selber, aber man kann das mit diesem Modell des Interdiskurses tun. Hinter Diskurs meint bei Peschel die doppelte Wirkung auf das soziohistorisch geprägte diskursive Gedächtnis der Subjekte, in welches sich das Vorkonstruierte, das bereits Gesagte, als evidente Referenz der Aussagen ebenso einschreibt wie der Querdiskurs, das anderswo Gesagte. Diese beiden interdiskursiven Effekte bilden so etwas wie Bedeutungsaxiome der aktuellen Aussagen und ermöglichen ihre diskursive Evidenz. Dabei muss das Wort Rasse keineswegs explizit genannt werden, etwa immer dann, wenn von ethnisch-kulturellen statt von sozialen Bedingungen des menschlichen Zusammenlebens die Rede ist, wird auf diesen Bedeutungskomplex zumindest angespielt. Wenn beispielsweise auch als links geltende Publizisten, wie Magnus Klaue in der Bahamas im Frühjahr 2016, behaupten, dass die sexistischen Gewalttaten der Kölner Silvesternacht sich ohne Rekurs auf die ethnische Herkunft der Täter überhaupt nicht auf den Begriff bringen ließen, dann findet hier genau eine solche Ethnisierung des Sozialen statt. Eine Anspielung, die letztlich unüberwindliche Unterschiede zwischen den eigens erfundenen ethnischen Realitäten postuliert. Eine Redeweise, die also meines Erachtens als rassistisch zu denunzieren wäre. Adorno paraphrasierend wäre zu sagen, dass die viel zitierten ethnischen Realitäten nichts anderes sind als das Gerücht über die Migrantinnen und Geflüchteten. Aber auch Wörter, die wie Surrogate funktionieren, so etwa fremder Kulturkreis, Überfremdung oder auch das Aufrufen körperlicher Stigmata etc., reichen aus, um die bedeutungsaxiomatische Basis für die aktuellen Hetzreden und Diskriminierungen zu legen. Zusammenfassend lässt sich folglich sagen, dass die Artikulation etwa von Rasse, Ethnie, Nation und auch Kultur im soziohistorischen Gedächtnis der Subjekte jene diskursiven Elemente zur Verfügung stellt, die als vorkonstruierte bzw. querdiskursive in die ideologische Rassenkonstruktion immer wieder eingehen und die immer wieder ermöglichen. Dies lässt sich zum Beispiel zeigen an den offen rassistischen Aussagen von diesem Faschisten Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender der AfD in Thüringen, dessen Schwadronieren über Bevölkerungsentwicklung während eines Vortrags am gegenwärtigen Sammelplatz der Neuen Rechten im Jahre 2000, das im Jahre 2000 gegründet wurde, jetzt, jüngst hat er erst den Vortrag gehalten, das ist das Institut für Staatspolitik, das im Jahre 2000 von Götz Kubitschek und Karl-Heinz Weißmann gegründet wurde, und da hat er einen Vortrag gehalten über Bevölkerungsentwicklung. Ich möchte dem hier gar keinen größeren Raum für Wiederholung geben, sondern das und ihn kaum wörtlich zu Wort kommen lassen, aber ich möchte kurz sagen, dass er in diesem Vortrag die Notwendigkeit geschlossener Grenzen der EU, also einer europäischen Politik der Abschottung, mit einem Verweis auf die von ihm sogenannte Populationsökologie erklärte. Also er fingiert eine Differenz zwischen Europa und Afrika wie folgt. Hier muss ich einmal kurz zitieren, weil das ist sozusagen genau der Punkt, wo die axiomatische Basis gelegt wird. Er sagt, in Afrika herrscht nämlich die sogenannte R-Strategie vor, die auf eine möglichst hohe Wachstumsrate abzielt. Dort dominiert der sogenannte Ausbreitungstyp. Die Evolution hat Afrika und Europa zwei unterschiedliche Reproduktionsstrategien beschert. Sehr gut nachvollziehbar für jeden Biologen. Und diese Erkenntnis ruft nach einer grundsätzlichen Neuausrichtung der Asyl- und Einwanderungspolitik Deutschlands und Europas. Grenzen haben eine ordnende Funktion. Er sagt noch mehr, ich möchte das jetzt gar nicht weiter ausführen. Aber seine Aussagen basieren genau auf den vorkonstruierten Entitäten Europa und Afrika, die hier, ohne das Wort Rasse zu nennen, als zwei verschiedene Typen der Evolution, zwei verschiedene Arten der Menschheit vorgestellt werden. Das wäre das allgemeine Präkonstrukt, wie es in einer Unzahl von rassistischen Darstellungen natürlich in Schule und Familie immer wieder auch über die fiktive Identität fest verankert ist. Gleichzeitig stützt sich Höckes Artikulation jedoch auf einen zoologischen, populationsbiologischen Diskurs der Vermehrung. Die von ihm angeführten Typen der R- und K-Strategie wurden von dem kanadischen Professor für Psychologie an der Universität von Ontario, John Philip Rushton, in seinem Buch Rasse und Evolution oder Rasse, Evolution und Verhalten aus der Biologie übernommen und auf die menschlichen Rassen, wie er das nennt, angewendet. Die finden sich im biologischen Diskurs seit den 60er Jahren, ausgearbeitet in den Schriften von Robert MacArthur und Edward Wilson. Und von dort hat sich diese Diskurssequenz teilweise in vulgarisierter Form in der Schule, im Biologieunterricht verbreitet und sie findet sich auch heute noch in zahlreichen Biologiebüchern der Oberstufe. Das Buch Rushdens wurde auch jüngst im deutschsprachigen Raum vom neurechten Verlag Ares wieder aufgelegt und in der Zeitschrift Dezession, die das Leib- und Magenblatt der Kreise rund um das Institut für Staatspolitik ist, mehrfach besprochen. Das von Höcke verwendete Präkonstrukt füllt jetzt die bereits im soziohistorischen Gedächtnis verankerte fiktive Grenzziehung zwischen Europa und Afrika aus, indem es diesem konstruierten eigenen und anderen jeweils verschiedene Reproduktionsstrategien zuweist, die bei allem Anschein so erzeugter Wissenschaftlichkeit auch eine Superiorität der Europäer behauptet. Das Präkonstrukt des theologischen Diskurses verschiedener Arten, und das ist ja genau das Interessante in seinem Satz, ermöglicht so die Evidenz ganz unmittelbar der politischen Forderung, nämlich der Schließung der Grenzen der EU und der Bundesrepublik. Das ist ja genau der nächste Satz bei ihm. Und diese Erkenntnis ruft nach einer grundsätzlichen Neuausrichtung, sagt er. Der Interdiskurs erzeugt hier eine spezifische Verkettung, eine querdiskursive Verschiebung der in den unterschiedlichen Kontexten produzierten Diskurse über Rassen und stabilisiert so ihre Bedeutung für die Politik. Auch in solchen Sätzen wie "Wir sind nicht das Weltsozialamt", wie sie von den faschistischen Parteien der letzten Jahre, NPD, AfD, als Wahlkampfparolen benutzt wurden, lassen sich mühelos diese Elemente identifizieren, die ihre Evidenz aufgrund der Artikulation von Nation und Staat in den Parlamenten, Familien, Schulen und Medien erhalten. Das Wir alleine funktioniert hier schon als Aktualisierung der vorkonstruierten nationalen Gemeinschaftsanrufungen, wie sie die Praktiken des Gespanns Familie-Schule in der Herstellung der fiktiven Identität bestimmen. Das Wort Weltsozialamt stützt sich querdiskursiv auf neoliberale Diskurssequenzen, die eine Herablassung gegenüber den Sozialdeklassierten im Wort Sozialamt zum Ausdruck bringen. Und der Satz schreibt sich gleichzeitig in den migrationspolitischen Diskurs ein, auf den über den Ausdruck Welt angespielt wird. Welt ist dabei ein insinuierender Ausdruck, der mal hier, mal jenes, mal dieses meint, so dass die Griechen, die sogenannten genannt werden könnten, die der deutsche Staat anders zu behandeln habe, genauso wie die sogenannten Flüchtlingswellen, denen gegenüber man sich an der Politik faschistischer Staaten im Osten Europas zu orientieren habe. Das Wir der Deutschen wird dabei mit dem Staat, hier mit einem staatlichen Organ, dem Sozialamt, identifiziert. Sofort erscheint klar, was gemeint ist. Wir sind nicht das Weltsozialamt, also die Deutschen, die sich als Wir, als Gemeinschaft, als Volksgemeinschaft konstituieren und identisch mit ihrem Staat sind, ein Volk, ein Reich, ein Führer, ist die historische Form, sollen nicht länger der ganzen Welt den als solchen konstruierten anderen Geld zahlen und Fürsorge leisten, wie das ein Sozialamt tue. Neben der Verkennung des Staates, die dieser Satz evident erscheinen lässt, wonach der Staat in irgendeiner Form so etwas wie ein Sozialamt anderer Bevölkerungen sei, aktualisiert er vor allem die nationale Anrufung, und zwar in einer völkischen Variante, als Identität von Volk und Staat. Dabei stellt er ständig jene Segmentierung der Gesellschaft in das eigene und die anderen her, die den Rassismus kennzeichnet. Gerade daran, dass man sofort zu wissen glaubt, was denn gemeint sei, zeigt sich die Wirksamkeit der rassistischen Präkonstrukte als evidenzstiftende Mittel des Interdiskurses. Also wenn man nicht wüsste, was dieses Wir ist und es nicht evident wäre, hätte dieser Satz keine Wirkung. Um noch ein letztes Beispiel zu geben, das sich vielleicht auch jenseits der faschistischen Formierung befindet, obwohl Seehofer drinne vorkommt, und da weiß man es ja nicht so genau. Die von denen verwendete Formulierung von Merkel, Gabriel und Seehofer, fordern und fördern, für ihrem April angekündigtes Integrationsgesetz, kann auch als querdiskursive Verschiebung verstanden werden, die die Ausrichtung des Integrationsregimes, wie es seit den 1990er Jahren das Gastarbeiterregime ablöste, anzeigt. Die Ausrichtung dessen läuft auf eine Infantilisierung der migrantischen Massen durch den schulischen ideologischen Staatsapparat, der hierbei in Form von Integrationskursen wirksam wird, hinaus. So ist diese Formulierung fordern und fördern einem bildungspolitischen, pädagogischen Diskurs entnommen, der als Ideologie von der Ideologiefreiheit der Schule beschrieben werden könnte. Dieses Fordern und Fördern treibt als Formel sein Unwesen ebenso in zahlreichen Managementratgebern, in der Debatte um Hartz IV, wo es Anfang des Jahrtausends von Gerhard Schröder aufgegriffen wurde, um die Agenda 2010 zu rechtfertigen und so weiter. Im Kontext des Integrationsgesetzes macht der einfache querdiskursive Verweis das Bild vom infantilen Flüchtling wie vom infantilen Arbeitslosen etc. in einem anderen Diskurs evident und erlaubt, dass man sich unter dieser Formel zusammenfinden kann. Kurz gesagt, er versucht jenen Kompromiss zwischen ökonomistischen und nationalistischen Tendenzen wiederherzustellen, den das neue Migrationsregime der Integration kennzeichnet und der spätestens seit dem Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise zu zerbrechen drohte. Festgehalten werden kann an dieser Stelle, obwohl das sicherlich in vielerlei Hinsicht hinter dem zurückfällt, was ich gerade versucht habe zu sagen, dass Antworten auf die Frage Europa oder Nation in keinem Fall, das kann auf jeden Fall festgehalten werden, die Scheidelinie darstellen, anhand welcher man Rassismus identifizieren kann. Es finden sich Formulierungen des europäischen Abendlandes, genauso wie nationalistische, teilweise antieuropäische Versatzstücke oder Konsensformeln wie das ethnopluralistische Europa der Nationen in den Diskursen der Neuen, der heutigen Rechten. Will man nicht den einen oder den anderen dieser Rechten fortwährend partiell Recht geben, dann geht das nur in der Fokussierung auf ein anderes, antikoloniales und transnationales Europa. Ich bin jetzt gleich am Schluss, wollte als Ausblick aber jetzt genau nämlich versuchen, das als Kritik zu formulieren oder als Möglichkeiten der Kritik. Oder wo kann man ansetzen? Was heißt das Alltagsleben vielleicht in dieser Hinsicht? Tatsächlich kommt es mir so vor, dass im Rahmen der Rassismustheorie die Ansätze spärlich gesät sind, die Begriffe der Ethnizität, der Kultur und so weiter als ideologisch mit Nachdruck zurückweisen. Und das liegt meines Erachtens zweifellos daran, dass die Ideologiekritik einer Abwertung unterliegt, die eine Folge der Krise des Marxismus in den 70er Jahren ist. Und ich glaube, es gab bisher zu wenig Anstrengungen, die marxistische Ideologiekritik, wie sie seit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelt wurde, mit eben von mir vorgestellten Ansätzen, die ich auch als marxistisch beschreiben würde auf jeden Fall, der Diskursanalyse und der Ideologietheorie aus den 60er und 70er Jahren zu verbinden. Aber diese Verbindung braucht es, sollen nicht die Homologiebildung und Ableitungen des Rassismus aus den ökonomischen Verhältnissen einerseits oder, wie vielleicht in der Ideologietheorie, die Unfähigkeiten zur Kritik sozialer Herrschaftsverhältnisse andererseits reproduziert werden. Materialistische Ideologiekritik fragt deshalb nicht nach dem Wissen, das ein Verhalten reguliert, sondern nach den Verhaltensweisen, die ein bestimmtes Wissen produzieren und reproduzieren. Eine überschaubare Gliederung der Räume, ein festgelegter Rhythmus der Zeiten, ein in utilitärer Praxis gebanntes Denken, alles im Alltagsleben scheint auf Wiedererkennbarkeit und Wiederholbarkeit angelegt zu sein. In den Institutionen und im Alltagsleben der bestehenden Gesellschaft breitet sich der Rassismus aus. Der Rassist versucht, diese staatlichen und alltäglichen Diskriminierungspraktiken zu forcieren, ihre Wirkungen zu verstärken, zu einem explizit rassistischen Konsens der gesamten Gesellschaft auszubauen. Spricht man vom alltäglichen Rassismus, geht es im engeren Sinn um die Reproduktion der Individuen, dann ganzer sozialer Gruppen bis hin zur Gesellschaft selbst. Das heißt, die Bevölkerung wird nicht nur segmentiert, sie ist nicht nur Objekt der Aufteilung, sondern im Vollzug des Alltagslebens segmentiert sich die Gesellschaft selbst in verschiedene Bevölkerungsgruppen, die Haushaltsstrukturen als Orte der individuellen Reproduktion, das heißt unter anderem auch die Regeln des richtigen Heiratsverhaltens, überhaupt die Verwandtschaftsbeziehungen und die Sexualpraxis. All diese geregelten Formen des Alltagslebens haben immer eine mindestens doppelte Kodierung. Sie sind entsprechend der sozialen Hierarchie definiert nach Klassenkriterien, zugleich aber auch durch das Moment einer vermeintlich übersozialen Zugehörigkeit bestimmt, einer nationalen oder rassistischen Gemeinschaft, die zudem überlagert ist von den sexistischen Gemeinschaftsbildungen patriarchaler Herrschaftsverhältnisse. In den Gesten und Redeweisen schlägt sich die rassistische Trennung nieder. Die Individuen erhalten aus diesem Regelwerk des alltäglichen Verkehrs ihre Sicherheit, die Garantie, dass ihre individuelle Produktion und Reproduktion gelingen wird. Was unter den kapitalistischen Konkurrenzbedingungen keineswegs sicher ist, scheint unter dem Gemeinschaftsglauben nahezu mühelos zu funktionieren. Wenn in den Logiken der verschiedenen sozialen Machtverhältnisse das Alltagsleben als Praxis präsent ist, dann aber auch und immer auch in Form einer unauflösbaren Zweideutigkeit. Und da setzt jetzt meines Erachtens im Moment ein Potenzial an. Der Alltag ist praktischer Vollzug herrschender Muster der Vergesellschaftung und eben auch potenzielle Fehlleistung, Stockung, Widerstand. Das Alltagsleben als Verhältnis materieller Prozesse des Sprechens, der Körperlichkeit und der Aktion gefasst, stellt somit immer auch die Möglichkeit von etwas anderem dar. Hier finden sich die Anknüpfungspunkte für distanzierende Gesten, für eine Transformation der Sprache und für eine radikale Kritik. Mit anderen Worten, für eine ideologische Praxis, die darauf orientiert, sich das gesellschaftliche Leben anzueignen, nicht weil das eigene und damit auch das andere substanziell bereits vorausgesetzt wäre, sondern weil es sich als Bruch mit den herrschenden Mustern der Vergesellschaftung zu erkennen gegeben hat. Die kritische Theorie der Gesellschaft wagt, diesen Bruch zu denken, beispielsweise indem sie die Brüche in der Vergangenheit kenntlich macht. Wenn also Allen in die Erfindung der weißen Rasse, die Geschichte des US-amerikanischen Rassismus von der Kolonisierung Irlands zur weißen Dekolonisation und Staatsbildung auf dem nordamerikanischen Kontinent als eine Geschichte der sozialen Kontrolle und ihrer Transformation nachzeichnet, dann schreibt er eine Geschichte, die die Verwandlung von Unterdrückten in Unterdrücker, von kolonisierten katholischen Leuten aus Irland, die als irische Migrantinnen zu Profiteuren der Konstruktion weißer Suprematie werden, kennt. Aber die Penal Laws, denen sie in Irland bis Anfang des 19. Jahrhunderts unterworfen waren, wiesen dieselben rechtlichen Restriktionen auf, die für People of Color in den USA galten. Heirats- und Eigentumsverbote, Ausschlüsse vom Bildungssystem, Mobilitätsbeschränkungen. Mit anderen Worten, wenn wir aus jener Perspektive eine Kritik des Rassismus heute zu entwickeln gedenken, dann im Versuch, radikale Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse ohne die Fixierung auf ein Subjekt zu ermöglichen. Ob kritische Theorie die Potenzialität des Widerstands heute überhaupt wahrnehmen kann, liegt nicht zuletzt an ihrem Blick auf das gegenwärtige Alltagsleben. Hier im Alltag wirken sich die staatlichen Maßnahmen zur Regulierung der Bevölkerung aus. Hier greift die Abschiebepraxis und Illegalisierungsstrategie gegenüber Flüchtlingen und Migrantinnen an. Hierauf zielen aber auch die rassistischen Übergriffe, die gemäß der Logik des faschistischen Terrors den Angegriffenen jede individuelle oder kollektive Reproduktion überhaupt unmöglich machen sollen. Diese Reproduktion aber birgt allein in den kapitalistischen Gesellschaften die Möglichkeit einer emanzipatorischen Aneignung von Produkten, Tätigkeiten und Lebensweisen. Das berechtigte Streben nach Selbstverteidigung, und den Wunsch, sich den herrschenden Formen der Reproduktion zu entziehen, mit dem Verlangen nach dieser Aneignung zu verbinden, könnte neuen gesellschaftlichen Assoziationen den Weg ebnen. Grund genug also, identitäre Konzeptionen von Kultur abzulehnen und auf jene zu schauen, die sich im Alltäglichen den kulturalistischen Identifikationen bereits zu entwinden versuchen. Nur wenn man die gleichzeitigen Wirkungen staatlicher wie alltäglicher Diskriminierung zur Kenntnis nimmt, ist es möglich, den Rassismus zu bekämpfen. Eine Linke, die sich in der Defensive befindet, darf keine Illusion in die staatlichen Institutionen wecken. Diskriminierungspraktiken können vom Staat begrenzt werden, aber niemals abgeschafft. Denn staatliche Politik bedarf der Segmentierung der Bevölkerung, mehr noch, sie bedarf der Mobilisierung bestimmter Segmente der Gesellschaft, um ihre Ziele durchzusetzen. Eine linke Bewegung, die sich auf eine soziale Organisierung stützt, kann im Unterschied zu den Parteien, zu den auch auf Machterhalt abonnierten Parteien, die bestimmte Segmente der Bevölkerung immer wieder mobilisieren müssen, im Unterschied dazu das Alltagsleben in seinen bestehenden Formen selber angreifen. Einen besseren Schutz gegen die Ausbreitung des Rassismus gibt es nicht. Es kann also nicht nur darum gehen, bestehende Strukturen zu verändern, sondern die Lebensweise muss sich ändern.